Jetzt kann ich mich endlich mal heute entspannt zurücklehnen. Mal locker durch die Hose atmen. Hallo und herzlich willkommen zu der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Aber vorhin war sie noch da. So viel sei vorab schon mal verraten. Und diese heutigen Hinweise kommen von Benjamin Remmers, der uns eine E-Mail geschrieben hat, beziehungsweise mir. Benny! Ich lese sie hiermit auch vor. Benjamin, die Folge, die du mir geschickt hast, wird noch eine Weile dauern. ich würde fast behaupten, dass ich wahrscheinlich von Benjamin hier auch noch irgendwo was habe. Also ich könnte es mir zumindest voll vorstellen. Infiltriert hier. Willkommen beim Benjamin Remmers Podcast. Warte, ich muss in die Stimme zurück. Hallo Philipp, wie immer. Vielen Dank für euren Podcast. Benjamin Remmers. Ich habe auch noch eine Folge von ihm. Ich habe gerade meinen Podcatcher aufgeräumt. Oh Mann, hör auf, ich schlafe gleich ein. Aber euch könnte ich niemals deabonnieren. Und ja, ich lache auch laut in der U-Bahn. Dies ist ein Vorschlag für einen Quickie. Ich fand, dass die Person mal eine Folge verdient hätte. Aber mir sind keine ausschweifenden Aussagen eingefallen. Also, quick and dirty. Gibt nur einen Hinweis. Genau, hast du jetzt eine Telefonsex-Stimme auf einmal? Was ist das? Telefonsex? Ja, also, okay. Naja, dirty. Okay. Ist aber eher so fürs Kuscheln danach, oder? Oh yeah. Erstens, ich wurde 1929 an der Nordsee im schönen Wilhelmshaven geboren. An mein Vater Nordsee war Beamter. Küste. 1929 ist ein guter Jahrgang. Am plattdeutschen Strand sind die Fische im Wasser und selten am Land. Ja, wenn wir dafür nicht jetzt wenigstens mal eine Takedown-Notice kriegen, ey, dann bin ich echt enttäuscht. Klaus und Klaus. Gibt's die noch? Keine Ahnung. Glaubst du, die sind Multimillionäre? Nein. Das wäre so geil, wenn es About a Boy 2 geben würde. Mit Klaus und mit Klaus? Mit Klaus und Klaus. Wie sie halt, wie der Söhne von Klaus und Klaus, wenn sie dann jedem von dem Lied leben und halt irgendwie so ein Playboy-Leben haben. Ja. Der Tag des toten Fisches. Ja. Ich hoffe auch, dass die Amigos mal im nächsten Tatort mitspielen. Alter, ich fall gerade vom Glauben ab. Klaus und Klaus ist eine deutsche Schlagergesangsformation. Ja, so lange gehe ich noch mit. Es gibt zwei unterschiedliche Besetzungen. The fuck? Ja, Klaus und Klaus. Und Klaus und Klaus. Ja, aber klar. Das sind lauter Kläuse. Alter, wollen die mich verarschen? Also, erste Besetzung, Klaus Baumgart und Klaus Büchner. Zweite Besetzung. Moment. Dieter Hallervorden und Klaas Vogt. Was? Das seht ihr nicht als Klaus. Und Andreas Neumann. What? Aber weshalb heißen die Moment, ich muss den Satz nochmal lesen. Nach dem Ausstieg von Klaus Büchner gründete Klaus Baumgart 1997 mit dem Hamburger Musiker Klaas Vogt und dem Parodisten Andreas Neumann das Trio Klaus und Klaus. Jetzt wird's vollkommen absurd. Das Klaus und Klaus, das ist so großartig. Zitat Wikipedia, Zitat Ende. Oh. Aber da gibt's doch auch eine relativ neue... Oder eine neuere deutsche Band, der Name besteht einfach aus allen Mitgliedern, aber eine Person ist dabei, dessen Namen kommt nicht im Bandnamen vor. What the fuck? Das ist doch auch irgendwie so, dass du denkst, so, der hat so die Arschkarte gezogen. Was? Oder hat es clever gemacht? Ich weiß nicht. Was glaubt ihr, wann das Trio Klaus und Klaus zuletzt eine Single-Veröffentlichung hatte? 2007. 2020? 2018. Wir feiern heute eine Party. Danach haben sie sich zur Ruhe gesetzt. 2016 haben sie an der Nordseeküste, das klingt hier nach einem, haben sie sich selbst gecovert, auf Plattdeutsch. Verrückt. Warum nicht? Hinweis 2. Aufgewachsen bin ich jedoch in Frankfurt. Meinen Lebensabend verbrachte ich noch weiter südlich. Dort befindet sich auch mein Grab. Ich kann nicht mehr zuhören, ich krieg Klaus und Klaus nicht aus meinem Kopf. Ich denke nur noch an Klaus und Klaus. Jürgen braucht ein Klaus und Klaus Shirt. Alter. Ja, vor allem, wenn ich die Webseite schon sehe, das genau so, genau das als Shirt. Ja, die haben echt wenig Stolz, die Menschen. Ey, und mal komm, klar macht man doch sowas für so eine Band oder ein Projekt oder so und Aber okay. Klaus und Klaas und Andreas, bitte legt euch mal ein SSL-Zertifikat zu, das geht nicht. So. Ja, das ist ihr kleinstes Problem. Also ich mache das jetzt zu und dann versuche ich mich wieder auf Benjamin zu konzentrieren, denn der hat uns ja hier, das wäre sonst einfach sehr unhöflich. Kannst du den letzten Hinweis nochmal vorlesen? Gerne. Aufgewachsen bin ich jedoch in Frankfurt, meinen Lebensabend verbrachte ich jedoch weiter südlich, dort befindet sich auch mein Grab. Okay. Hinweis 3. Nach mir ist kein Asteroid bekannt. Ja, Klaus. Aber ein Weg in München und einen Platz in meinem letzten Wohnort. Die Klammern weglassen, wenn es zu offensichtlich ist. Nein, die habe ich vorgelesen. Das sind immer diese Regiehinweise, die nachfolgen. Das ist sehr gefährlich. Ich lese sie aber auch gern, aber konsequent vor. Das ist folgendes auf keinen schlimm. Fall. Ja. Ja, den letzten Satz bitte nicht vorlesen, unter keinen Umständen. Also ein Weg. Ein Weg in München und ein Platz im letzten Wohnort. Okay. Alles, was ich jetzt sagen könnte, wäre einfach geraten. Ja, dann mach doch mal. Nö, ich möchte nicht. Hinweis 4. Bereits in den 60er Jahren trat ich als Sänger in Operetten auf. Zum Beispiel als Josef in Madame Pompadour. Wenn ich die Operette schon nicht kenne, ist schon schlecht, oder? Ja, also ich glaube, es ist eher wichtig, so in welche Richtung geht es bei der Person. Eher so operettig. Aber Oberettig. Der Oberettig, aber der kommt ja quasi aus Norddeutschland. Mhm. Kennen wir einen norddeutschen Operettensänger. Ja, du musst jetzt eher in Bayern, weil am Lebensabend war er zumindest weiter südlich von Frankfurt und ist ja dann schon eher Bayern. Meinst du, er hat seine Herkunft geleugnet? Ja. Weiter südlich als Frankfurt ist Bayern. Das darfst du den Leuten in Baden-Württemberg nicht erzählen. Fahren Sie fort. Hinweis Nummer 5. Ich war 3-mal verheiratet und hatte 5 Kinder. Eine meiner Töchter ist Schauspielerin. Komm, mach weiter. Bevor hier Klaus und Klaus noch dran hier eben fordern. Was? Ich habe doch jetzt gar nichts gesagt von Klaus und Klaus. Die geheime Klaus und Klaus Folge. Hinweis Nummer 6. 1968 veröffentlichte ich ein Jugendbuch, das auch fürs Fernsehen verfilmt wurde. Ah. Ich habe ja auch schon den Namen, aber ich glaube dann... Wenn du den vorliest, wird es einfach, ja, das stimmt. Ja, ich glaube... Ah ja, bei Jugendbuch. Michael Ende. Fällt mir immer nur Erich Kästner ein. Aber Michael aber Ende geht auch. Noch. Ja, das habe ich mir schon gedacht. 7. 1971 wurde mein Künstlername als Familienname anerkannt. Mein eigentlicher Familienname ist Schmidt. Es tut mir leid. Sehr hilfreich. Das ist blöd, wir haben keine Stummschaltetasten und mein Stuhl knarzt. Das macht aber auch Atmosphäre und das macht Atmosphäre. Echt und gut und so. Hinweis Nummer 8. Ich stand mit Uschi Glas, Hildegard Knef, aber auch Lex Barker vor der Kamera. Insgesamt waren es so 200 Filme. 200 Filme? Ja. Yep. Hatten wir Heinz Rühmann schon mal? Ich bin mir nicht sicher. Der hat auch arsch viele Filme gemacht. Ja, aber also ich weiß, dass wir über den schon öfter geredet haben, so wegen der Wahrnehmung und seinem Wirken im Dritten Reich. Ja, aber ich glaube, dass der keine Jugendbücher geschrieben hat. Aber also, ich möchte trotzdem als aus der Hüfte geraten Heinz Rühmann in die Runde werfen. Ja, nee, ist es nicht. Ich dachte es mir. Ja, der wäre auch ein paar Jahre früher dran. Ich habe die Jahreszeit schon wieder vergessen. 1920 geboren und dann in 60er Jahre ging es mit Operetten los. Das stimmt. Ich verkörperte, und das ist Hinweis Nummer 9. Ich habe noch eine Idee. Oh, nee, haus raus. Nein, haus raus, komm. Ich glaube, du bist sehr nah dran. Deswegen. Meinst du? Ja. Ich hatte jetzt zwei Ideen gleichzeitig und ich versuche gerade. Hause raus, komm. Na, ich war jetzt gerade so, wer hat denn wahnsinnig viel Filme gemacht und ab und zu mal gesungen? Und dann, dann war ich bei Peter Alexander und bei Roy Black. Sind es aber weder noch. Ja, dachte ich mir schon, deswegen wollte ich es ja nicht sagen. Aber ja, alles gut. Du hast mich gezwungen. Ja, und ich bereue nichts. Aber ich vielleicht. Ich verkörperte. Ich bereue nicht, dass du dich blamiert hast. Ich verkörperte unter anderem eine zwielichtige Figur in einem schwedischen Kinderfilm und einen orientalischen Prinzen in einem deutschen Grusikel. Ein Grusikel. Das ist eine Wortneuschöpfung, die ich mag. Ja. Ist Little Shop of Horrors auch ein Grusikel? Little Shop of Horrors. Family Thema. Bonusfakt, den er mir via E-Mail hinterhergeschoben hat. Er spielte auch mal in einem Rosamunde Pilcher einen Lord. Und er heißt Schmidt? Ja. Mein Gott. Kann es Zufall sein? Es sind so viele Parallelen. Mhm. Was ist denn eigentlich mit Dominik? Warum macht er sich nicht peinlich? Warum macht er sich nicht peinlich? Der Junge soll sich peinlich. Hallo, ich habe vorhin schon an der Nordseeküste gesungen. Ich glaube, peinlicher wird es nicht. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich habe ja schon demonstriert, dass ich nicht die geringste Ahnung habe. Aber jetzt kommt ihr gleich drauf. Die Frage ist, wer von euch ist schneller? Ich liebe meine Stimme. Huibu. Asterix. Und Pumuckl. Ich habe vergessen, wie er heißt. Sag, komm. Nee. Ich, Bulli Herbig lebt noch, ne? Nein. Ach. Ich habe ihn vor Augen, mir fällt nicht ein, wer. Welches Gespenst hat denn der? Huibu. Das war das? Nee, das war ein Remake. War das auch Huibu tatsächlich? War das nicht das kleine Gespenst? Nee. Ich glaube, kleines Gespenst ist doch Alfred Preußler, oder? Ja. Ich glaube, das war eine Filmversion von Huibu. Das war Huibu. Und ich glaube, dass die Huibu-Sachen, die die Person hier gemacht hat, Hörspiele waren. Was hat er Asterix vertont und Huibu und wen noch? Ich liebe meine Pumuckl. Stimme Huibu, Pumuckl. Asterix und Pumuckl. Ja, der Sprecher von Pumuckl. Ach so, soweit habe ich gar nicht zugehört vorhin. Na, der Dings. Ja. Ja, okay, jetzt weiß ich es auch. Hinweis 11. Warte mal ganz kurz. Ich komme auch nicht drauf, scheiße. Eine Woche vor meinem Tod 2005 stand ich noch für den Fernsehfilm Der Bergpfarrer vor der Kamera. Ja, jeder weitere Hinweis ist einfach nur weiter. Weitere Qual. Jetzt gib mir mal ganz kurz, ich komme da drauf. Ja. Ansonsten, das Jugendbuch hieß Paquito oder Die Welt von unten. Nie gehört. Und die genannte zwielichtige Figur. Und der orientalische Prinz, das war jeweils Donna Carlsson in Pippi Langstrumpf. Ja, der Film war ein Zusammenschnitt aus der Serie. Und Prinz Kalaka aus Kelebresien in Das Spukschloss im Spessart. Ach, da habe ich mich als Kind eingeschissen bei diesem Film. Was, ihr kennt es nicht? Da gab es so eine Szene, wo die Gespenster mit dem Kopf von dem einen Gespenst Fußball spielen. Das ging mir so lange nach als Kind. Das war echt ganz schlimm. Das will ich auch. Das war ganz, ganz schlimm. Das Spukschloss im Spessart. Ey, der Name einfach. Ey, ich muss mal aufstehen und denken. So siehst du aus, wenn du denkst. Okay, dann. Oder musst du hinter mich laufen, wo ich die Hinweise und die Auflösung in der Hand habe? Ja, jetzt könnte ich es auch relativ einfach googeln. Ich weiß es. Das ist echt, das ist jetzt wird es echt peinlich. Ich bin auch beschämt. Ja, komm, quäl uns nicht. Na. Drei. Ach komm, ich komme da drauf. Zwei. Wir können einfach nicht auflösen und ich rufe euch dann auf der Heimfahrt an, wenn es mir eingefallen ist. Ja, können wir das machen? Weil da draußen wissen es sowieso jetzt. Ja, die da draußen wissen es eh. Also, tschüss. Na komm, Jürgen. Also, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Also der hieß mal, Hans Schmidt. Ich werde es jetzt googeln und dann werde ich dem Jürgen versuchen, Hinweise zu geben. Oh ja, sehr gute Idee, sehr gute Idee. Das ist ein tolles Teamwork hier. Wir schaffen das, Jürgen. Aber war eigentlich so ein bisschen jetzt natürlich so ein Ost-West-Ding, ich aber... Ich brauche ja keine Hinweise, weil ich weiß ja, wer es ist. Nein, nein, ja, okay. Pass auf, war ja, ein Spukschloss, okay, im Spessart, war das so ein bisschen das Äquivalent zu diesen... Also pass mal auf, wir machen jetzt, mit, ich mache jetzt mal was anderes. Warte mal ganz kurz, Dominik, was war dieses Spukschloss im Spessart, war das so ein bisschen wie Spuk im Riesenrad oder Spuk im Hochhaus, also diese DEFA-Serie? Das kenne ich wieder nicht. Ja, nee, die habe ich auch noch nicht gesehen oder so, aber ich weiß, das ist halt so ein Ost-West-Ding, also... Die waren halt in Ostdeutschland, kannte die halt jedes Kind in einer gewissen Generation. Also ich das ist jetzt wirklich auch sehr, sehr lange her, dass ich das gesehen habe. Aber ich würde jetzt sagen, das ist so Machart-mäßig, es geht schon in Richtung so deutscher Heimatfilm, okay, aber dann dreht es halt irgendwie ab in so eine Geister. Ich glaube, dass dir es wahnsinnig helfen würde, Split zu sehen. Achtung. Nein, tatsächlich habe ich den vor Augen. Mir fällt nur der Name nicht ein. Ich habe den auch vor Augen und mir fällt, also das ist tatsächlich ein Künstlername, deswegen weiß ich leider nicht, was man da für Hinweise geben kann. Aber ich gebe... Also sag den Vornamen erstmal. Das hat er ja schon gesagt, der Kollege. Also Hans ist der Vorname. Klarin. Hans ja, Klarin. Oh, ja, zerraten. Sehr gut. Yeah. Ah. Dann können wir es ja doch noch zählen. Hast du den vorhin schon gesagt, den Vornamen Hans? Ja, hat er. Ja, vielen Dank. Achso, ich dachte, das ist der... Benjamin. Das war nicht... Danke für den Kindheitsflash. Danke, dass ich mich mal wieder hier zum Affen machen durfte. An der Stelle auch nochmal hier eine dicke Empfehlung für die Kussel-Beierhammer-Folge, die der Kollege Weißmann gemacht hat. Und danke nochmal an den BR, dass wir die Einspieler benutzen durften. Das war schön. Gut, dann, wenn ihr uns auch was schicken wollt, das-a.ch, da findet ihr Kontakt, schickt uns was Schönes, dann können wir es auch vorstellen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt schaue ich mal, ob Klaus und Andreas ein Kontaktformular auf der Webseite haben und dann frage ich mal, wie ich das einspielen darf. Ciao. Das Trio Klaus und Klaus, ich komme nicht klar. Das ist wirklich absolut großartig. Ich komme nicht klar. Das war mich echt fertig. Das ist ganz groß auch noch. Die offizielle Website. Die haben kein Kontaktformular, aber auf der offiziellen Website ist ganz unten ein Button, weiter zur Website. Du kannst dich quasi immer tiefer hineinklicken. Da kommst du irgendwann in diesem Darknet raus. Anfrage Booking, steht da, was die kosten? Können wir die mal buchen? 5 €. Boah. Ey, du kannst die Rechte von Rednecks kaufen. Und zwar von der kompletten Band, inklusive Konzept, allen Liedern und dass du dich Rednecks nennen darfst. Ich glaube, kostet 1 Million. Was? Rednecks? Ja. Okay. Wie haben Sie uns gefunden? Google, live erlebt, Empfehlung, Visitenkarte, Flyer, Facebook, Radio und TV-Werbung, sonstige. Podcast das Ach. Ich habe nach Trio gesucht. Ich hätte so Bock, die mal anzufragen, irgendwie, ob die uns mal 10 Hinweise einsprechen oder so. Ey, ich hoffe, du nimmst gerade noch auf. Ich hab noch nicht aufgehört. Sehr gut. Ich liebe es. Ich drücke jetzt mal auf Stopp, okay. Gut. Besser ist das.